1. Blase die Person. Denn ein Fenster sich wie ein Adler auf das Haus Jahwes, weil sie meinen Bund gebrochen und sich gegen mein Gesetz aufgelehnt haben. 2. Denn rufen sie zu mir, mein Gott, wo Israeliten kennen dich doch. 3. Israel hat das Heil verworfen, die Schuld wer den Feinde sie verfolgen. For sie haben Könige eingesetzt, die nicht von mir berufen wären, und Führer gewollt, one main zu stimmen. Aus ihrem Silber und Gold fertigten sie Götzenbildern, was letztlich zu ihrem Verderben fertig. 5. Den Götzenkalb, Sumerian, ist mir ein Graul, mein Sohn entbrennt gegen sie. Wie lange wer denn sie unfähig sein, sich von der Schuld zu reinigen? 6. Denn es stammt aus Israel, ein Handwerker hat es gefertigt, doch ist es kein Gott. Vielmehr were das Kalb Sumerians in Stuck zerbroken wer denn? 7. Denn sie seen Wind und wer denn Stamm und ten. Es word kein Aren geben, was woxt, word kein Mel Leifern, und falls doch, werden Fremde es verschlingen. 8. Israel selbst word verschlungen wer denn? Es steht bereits unter den Volken wie ein wortloses Gefass da. 9. Denn Ephraim hat sich wie ein einsamer Wildsail nach Assyrien gewandt und im IT Geschenken im Bündnis geworben. 10. Obwohl sie unter den Volken MIT Geschenken und Bündnissen werben, wird ICH sie nun bedrängen, so dass sie bald unter der Last des Tributs und den Großkönig leiden werden. 11. Ephraim hat zahlreich Altair gebaut, doch dies Altair dienten im Zer Sunday. 12. Obwohl ICH im Main Gesetz in großer Zahl aufschreibe, werden sie doch als Fremd betrachtet. 13. Sie opfern Schlachtopfer und essen das Fleisch, doch Jahwe hat kein gefallen daran. Die Schuld wurde ihr Missetaten nicht vergessen und ihr Sünden bestrafen. Sie werden nach Ägypten zurückkehren müssen und sich in Assyrien von unreinen Speisen ernähren. 14. Weil Israel seinen Skopfer vergessen und sich Palast gebaut hat, und weil Judah viel befestigt Stadt errichtet hat, wird ICH Führer in sein Stadt senden, das ihr Festungen verzehren wird.